Klassiker des Synthesizer-Musik. In dieser Sendung möchte ich nicht zeitchronologisch vorgehen, sondern an Nuancen und Klangbilder erinnern, die die heutige Musik sehr geprägt haben. Kein Weg führt da vorbei an der amerikanischen Performance-Künstlerin Laurie Anderson. Mit Klangverfremdungen und Synthesizern, Sounds und Vocodern kreierte sie 1982 mit ihrem Album Big Science einen Sound, der damals völlig neu rüberkam und heute immer wieder gern gecovert wird. Oh Superman ist ein 8-minütiges Werk mit monotoner Ästhetik und schräger Lyrik und gilt als einer der jüngeren Klassiker der Synthesizer-Musik.